Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Eine neue Woche fängt an bei uns und die fängt immer an mit einer freien Themennacht. So auch diese Woche. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist Sascha. Und Sascha ist 24. Hallo Sascha. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich hatte vor einem Jahr einen schweren Autounfall. Hm. Mit 5 Kollegen von mir. Und wir hatten wollten nach Bielefeld. Und dann sind wir von hier aus los, haben frei das Auto abgeholt, beim Autohaus. Wo ist hier? Von was heißt hier? In Bahntrupp. Wo? In? In Lemgo. Ja. Lemgo Bahntrupp. Okay. Mhm. Da haben wir das Auto abgeholt. Mhm. Ja, da wollten wir auf dem Weg nach Bielefeld, mhm, weil der eine oder andere seine Kinder, die sind krank gewesen. Und wir wollten, er hat dann Spritgeld bezahlt, dass wir ihn da hinfahren. 5 Leute im Auto? 5 Leute in so einem Kleinwagen. Ja, und dann, was ist dann passiert? Dann ist ihm die Kippe runtergefallen und dann hat er nicht hingeguckt, also wollte ich auch. Dem Fahrer ja. Ist die Kippe runter. Du warst nicht Fahrer. Du hast. Ich war Beifahrer. Du hast vorne daneben gesessen. Okay, und dann? Ja, und dann hat der nicht hingeguckt, wollte die aufheben, dann sind wir in den Graben gerutscht. Und als wir aus dem Graben rausgingen, dann habe ich gedacht. Moment, stopp, wie in den Graben gerutscht? In den Graben gefahren oder was? Ja, wir sind in den Graben drin gewesen, richtig. Mit einer hohen Geschwindigkeit in den Graben gefahren? Mit einer hohen Geschwindigkeit. Wie hoch? Soweit ich weiß, waren wir so mit 50 so. Ja. So. Und als wir dann in den Graben drinnen waren, hat er es bemerkt, hat dann versucht, wieder aus dem Graben rauszukommen, hat es auch noch geschafft. Und dann hat er einen Schock gekriegt und hat immer weiter auf Gas gedrückt. Er hat ja gar nichts mehr gemerkt. Das heißt, ihr seid gut aus diesem Graben wieder rausgekommen. Das war nichts weiter passiert. Er fährt hoch auf die Straße und gibt Vollgas. Ja. Und dann? Dann ist passiert, dass dann sind wir wieder raus. Er hat dann versucht nochmal, dann hat er mal aufs Gas gedrückt. Wir haben gesagt, er soll etwas langsamer fahren, weil er schon Schock hat er nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Dann sind wir auf die Gegenbahnfahrseite gefahren, dann kam gegen uns ein Auto rüber und dann hat er das Lenkrad wieder umgedreht. Und als er das Lenkrad umgedreht hatte, wollte er wieder zurück, hat sich nicht mehr gedreht und dann haben wir uns erschlagen und dann wieder in den Graben reingeprallt. Und da konnte man nicht mehr von alleine rausfahren. Nein, gar nicht mehr. Wir waren dann über Kopf auf dem Dach, Auto total drinne, wusste keiner, war alles leise. Draußen war einer schon von uns, Kollege, der hat immer geschrien, man muss doch helfen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie es bei mir aussieht. Ihr wart alle schwer verletzt? Die zwei hinten, der 30-Jährige, 31-Jährige, ist gestorben. Die anderen beiden waren leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer, der war sofort tot. Ach du lieber Gott, das ist... Da musste die Polizei nochmal gucken, ob das wirklich ist. Weil er konnte ja nichts dafür. Er ist ja wieder aus dem Graben raus, aber hat dann Schock gehabt. Also zwei Tote? Zwei Tote. Wie schwer warst du verletzt? Ich war so schwer verletzt, dass wäre dieser eine Wirbel verrutscht gewesen, wäre ich auch gestorben. Wie geht's dir heute? Nee, jetzt, ich verarbeite das selber schon so. Kommt zwar auch gut mit klar, aber ab und zu, da gehe ich immer noch zu der Unfallstelle hin. Tue ein paar Blumen hin und alles. Geht es dir denn körperlich wieder? Kannst du dich ganz normal bewegen? Mein Kopf gar nicht mehr, den Finger auch nicht mehr. Weil Kopf kannst du gar nicht bewegen und was noch? Gar nicht mehr. Und mein Finger, und der Finger. Das alles gleitet so. Wie lange warst du im Krankenhaus gewesen? Ich war glaube ich, vier Monate. 4 Monate. Weil ich bin, als ich aus dem Auto rausgezogen worden bin, habe ich mich nur mit meinen eigenen Kräften rausgezogen. Ich war eigentlich da noch fit, aber dann ging es rapide ab. Die haben mich 1,5 Stunden wiederbelebt, mehrmals. Mhm. Bis dann der Helikopter eingetroffen ist, soweit ich das gehört habe. Und in Bielefeld in der Klinik, da bin ich dann ins Koma gefallen. Du kannst dich, wie du gerade erzählt hast, noch an den Moment erinnern, als diese Stille herrschte im Auto. Ja, ja. Mhm. Ich war noch bei Russland, ich konnte mich abschnallen, alles. Es hat niemand geschrien? Nein, niemand hat geschrien. Mhm. Ich konnte mich abschnallen, konnte mich bewegen, das alles. Hast du bemerkt, dass der Nebenmann tot ist und der andere tot ist? Nee, das wusste ich noch nicht. Mhm. Ich habe bis jetzt gedacht, dass vielleicht bewusstlos sind. Mhm. Mhm. Aber neben mir lief ganze Zeit Blut, weil bei der 31-Jährigen, kam aus der Nase und aus den Ohren das Blut raus, weil das Gehirn war schon tot. Mhm. Gehen, laufen kannst du normal. Das geht alles normal. Mhm. Du sagst, du gehst da ab und zu hin zu der Unfallstelle. Gehst du da alleine hin? Nee, ich gehe da mit Kollegen, die von denen der Bruder dabei gestorben ist. Mhm. Die kommen dann immer mit. Was bringt das für dich? Kannst du das erklären, dass du an den Ort... Ja, wir verarbeiten das Ganze dann da so, dass wir dann noch mal gucken, wie der Unfall passiert ist. Mhm. Das alles, wenn wir untereinander, weil die meisten ja nicht mehr, weil die beiden ja meistens nicht wissen, was ja noch passiert ist, und ich, weil ich das ja weiß, und deswegen können wir uns untereinander immer austauschen und mhm. dann. Wie geht es körperlich den anderen Überlebenden? Denen geht's gut. Und seelisch? Die anderen beiden haben es gut verkraftet. Auch seelisch? Ja, ja. Würdest du sagen, dass du am meisten daran dich am meisten damit beschäftigst? Nee, das würde ich mal nicht so sagen. Die anderen, die beschäftigen sich schon damit sehr. Aber ich muss damit klarkommen, ist passiert, kann man nicht mehr rückgängig machen. Was hat sich für dein Leben seitdem verändert? Seitdem, ich darf nicht mehr arbeiten. Ich bin Frührentner geworden. Mit 24 Jahren? Mit 24, und ich muss halt jetzt zusehen, dass wir das Geld von der Versicherung eintreiben, mhm. und das alles. Die Schuldfrage ist ja klar, ne? Oder? Ja, der Beifahrer ist schuld. Also nee, der Fahrer, du bist der Beifahrer, der Fahrer ist schuld. Nee, der Fahrer kann man auch nicht so sagen, dass er schuld ist. Das hat die Polizei auch bewiesen, dass er keine Schuld so wirklich dran hat. Er hat halt diesen Schock gehabt. Und aus diesem Schock kam er nicht mehr raus. Mhm. Verstehe. Und sobald er einen Schock hatte, dann weiß, kann man nichts mehr. Dann reagiert man nur noch anders. Wie war dein Verhältnis zu den Verstorbenen? Ziemlich ganz gut, weil er hatte eine Zeit lang bei mir gewohnt. Ach so. Mhm. Also schon eine sehr enge Verbindung. Ja, ja. Hat sich so in deinem Leben was verändert? Zum Beispiel hattest du vor dem Unfall eine Freundin? Hast du die heute auch noch, wenn du sie hattest? Nee, ich habe ab und zu mal immer eine. Das ist für mich, ich bin so einer noch nicht, der so jetzt sagt, ich brauche eine feste Freundin. Mhm. Ich gehe das immer sachte an, immer mal, immer eine. Ab und zu mal, wenn ich so auf Partys gehe, dann... Das Machst du schon, du gehst schon aus und... Ich gehe schon alles noch aus. Und das du bist alles. Ja nun wirklich, das kann man ja so salopp sagen, du bist im Tod wirklich von der Schippe gesprungen. Du warst ganz nah am Tod. Ja. Was kannst du das beantworten, für dich sagen, was das mit dir gemacht hat, dass du so nah am Tod warst? Ja, ich sag mal so, ich wusste zu den Zeiten auch nicht, was da mit mir passiert ist. Und ich hatte, dass ich so fast von der Schippe gesprungen bin, im Tod, das habe ich in dem ersten Moment nicht realisiert. Mhm. Empfindest du es als ein ganz großes Glück, dass du dem Tod entrannt bist? Ich habe großes Glück. Ich hätte auch draufgehen können, hätten die Ärzte sagen können. Mhm. Weil an der Unfallstelle wurde ich ja schon für tot erklärt. Dann bist du dann reanimiert worden. Mhm. Ja, ja. Und als ich dann anderthalb Stunden immer noch mich versucht wieder zu beleben, war es so, dass sie mich als tot erklärt hatten, aber ich dann plötzlich auch einmal wieder wach geworden bin. Mhm. Ja, und dann haben sie gesehen, aha, da haben sie mir die Medikamente gegeben. Und das ganze Programm dann gestartet. Haben sie den Hebel gerufen, alles. Mhm. Sascha, da hast du aber wirklich was ganz, ganz, ganz Heftiges erlebt. Was ganz Furchtbares. Und ja, ja, und wir hatten Freitag erst das Auto abgeholt aus dem Autohaus, weil das Auto ja auch noch neu war. Mhm. Und ich, weil er durfte ja keine, er konnte ja nicht, weil er keine Arbeit hatte. Und konnte ja kein Auto auf sein machen, weil er eine Lohn abbrechen wollte und ich hatte alles. Da habe ich gesagt, dann mache ich das. Sascha, ich möchte gerne, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ich höre das so, wie du es erzählst, dass dir das nach wie vor sehr, sehr auf der Seele liegt und in der Psyche lastet. Das hört man. Vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps, mit Sicherheit wird sie dir noch ein paar Tipps geben, wie du vielleicht noch gezielter das verarbeiten kannst. Oder ein paar Informationen und Anlaufstellen und Telefonnummern. Okay. Ich freue mich, dass du lebst und wünsche dir von Herzen, dass du das verarbeiten wirst können. Und das wird sicher noch eine Weile dauern. Ich wünsche dir alles Gute wirklich von Herzen. Okay. Auf Wiedersehen, Sascha, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, zwischendurch mal ein Hinweis. Diese Woche ist so ein bisschen merkwürdig. Wir haben gerade die Woche begonnen. Morgen gibt es diese Sendung hier, aber nicht live. Wegen technischer Wartungsarbeiten können wir die Sendung nicht live ausstrahlen. Wir werden morgen eine Wiederholung senden vom 14.11. letzten Jahres. Aber dann, ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag, alles wieder wie gewohnt. Morgen sind wir nicht live hier, sondern wir senden eine Wiederholung. Hier ist Uwe, 70. Guten Morgen, Uwe. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Uwe, was ist dein Thema? Also mein Thema ist, nachdem ich das Dramatische jetzt gehört habe, es fällt jetzt von der Dramatik oder von der Wichtigkeit der ganzen Geschichte sicher ein ganzes Stück ab. Es war ja sehr, sehr bewegend und sehr, sehr mitnehmend, auch was der junge Mann gerade erzählt hat. Ja. Also um auf meinen Punkt zu kommen, um auf meine Geschichte zu kommen, ich habe eine 90-jährige Mutter, die wird verpflegt von meiner Schwester, die 66 Jahre alt ist und selbst aber depressive Verstimmung hat, Depression hat und mit ihrem Leben auch nicht so recht klarkommt. Wohnen die beiden Frauen zusammen? Die wohnen zusammen, ja. Also meine Mutter wohnt in der Wohnung meiner Schwester, ja. Und die Schwester ist noch verheiratet? Nein, die war zwar mal verheiratet, ist geschieden, ist alles ein bisschen sehr kompliziert. Er hat einen Sohn, der drogensüchtig war. Und das ist ein ziemliches Chaos insgesamt. Aber ich muss sagen, auch lobenderweise ihr sagen, dass sie die Verpflegung oder die Pflege und die Versorgung meiner Mutter ganz großartig macht. Und das ist auch die Aussage meiner Mutter. Nun ist es aber so, dass ich mit meiner Mutter eigentlich 6 Jahre nur telefoniert habe. Das heißt, es ist nie zu einem Besuch gekommen. Wir wohnen ungefähr 500 Kilometer auseinander und ich habe war ziemlich viel auf Achse, ich bin Musiker, ich mache alles Mögliche noch, trotz meines Alters bin ich noch relativ aktiv. Ja gut, aber wenn du viel auf Achse bist, dann sind 500 Kilometer ja auch ein Klacks. Ja, sicher. Es spielten aber auch andere Dinge noch eine Rolle, die mich dann auch so ein bisschen. Es ist jedes Mal so gewesen, wenn ich meine Mutter besucht habe, der Abschied war immer eine Katastrophe. Das heißt, meine Mutter hat jedes Mal mit Heulen und Zähneklappern uns verabschiedet, mein Freund und mich. Ich wohne mit einem lebe mit einem Mann zusammen über 30 Jahre und der auch zur Familie gehört irgendwie. Ganz klar nach der langen Zeit. Und ich habe auch so, das liegt auch so ein bisschen an mir, ich habe wirklich so ein bisschen Angst auch vor diesem Abschied und vor der Dramatik, ich werde es mal ganz bewusst so formulieren jetzt, an der Dramatik des Abschieds, der immer stattfindet dann. Und habe mich sicher auch ein bisschen vor dem Besuch gedrückt. Sagen wir so, wenn man sich öfter besucht, ist die Dramatik des Abschiedes auch nicht so groß. Also wenn man sich verabschiedet und weiß, jetzt ist wieder ein ganzes Jahr hin oder noch viel, viel länger, bis man sich dann wieder sieht. Ja, das ist richtig. Nun haben wir auch meine Mutter früher immerhin auf unseren Auslandsreisen mitgenommen und so. Ich will damit sagen, ich habe eine recht große Nähe auch zu meiner Mutter aufgebaut, die ganzen Jahre über. Und das Bedürfnis ist irgendwo ganz stark da, sie auch wiederzusehen, denn sie ist, wie gesagt, im 91. Lebensjahr. Wie ist sie denn so, ist sie geistig noch völlig klar? Meine Schwester sagt zwar, sie sei dement. Aber wenn ich mit ihr spreche, habe ich das Gefühl, dass sie aus einer gewissen, ja sagen wir, Altersvergesslichkeit oder so ganz normal reagiert. Mhm. Und ich habe immer eigentlich sehr gute Telefonate, sehr gute Gespräche mit ihr. Jetzt in aktueller Zeit, so sagen wir mal seit Weihnachten, wie oft telefonierst du dann mit ihr? Also sagen wir mal im Schnitt so alle 2 Wochen. Mhm. Manchmal auch öfter noch. Und dann auch relativ lange Gespräche. Ja. Meine Schwester komischerweise aber das öfter noch abblockt. Das irritiert mich dann auch immer. Dann muss sie essen oder dann muss sie versorgt werden, in irgendeiner Form versorgt werden, meine Mutter von meiner Schwester. Und das ist auch immer ganz merkwürdig. Also das Grundproblem ist, ich fühle mich einfach, wenn ich einen Besuch machen wollte, und wir hatten es ja schon mehrfach geplant, mein Freund und ich, dort raufzufahren, und es ist ja auch nicht so furchtbar weit, dass wir uns einfach nicht von Seiten meiner Schwester willkommen geheißen fühlen. Das heißt, sie, aus welchen Gründen auch immer, sie argumentiert zwar so. Sie will die Hoheit haben. Vielleicht das, ich weiß es nicht genau, jedenfalls, sie argumentiert so, sie erklärt es so, dass sie sagt, sie sei dann überlastet, wenn wir kommen würden. Ja gut. Wäre auch so wenig Platz in der Wohnung, da haben wir schon mal ein Hotel dann vorbereitet dafür, also das wäre auch schon mal aus dem Weg geräumt eigentlich. Okay, jetzt pass auf, das wäre mir völlig wurscht, ob die sich überlastet fühlt oder nicht. Ich würde mir ein Hotel nehmen, wenn es dein Anliegen ist, deine alte Mutter öfter jetzt zu besuchen. Gott im Himmel, dann mach es. Die Frau ist 90 Jahre alt. Ja, eben. Und da verschiebt man nichts mehr auf nächstes Jahr oder so. Ja. Und sie fragt mich auch während der Telefonate des Öfteren, wann sehen wir uns denn wieder? Ja. Werden wir uns überhaupt noch mal wiedersehen? Das geht mir natürlich durch Mark und Bein. Wenn ich jetzt darüber erzähle, ja, kriege ich eine Gänsehaut. Aber das muss ich noch mal sagen. Da habe ich aber auch kein Verständnis für. Wenn du einen guten Draht zu deiner Mama hast, die alte Dame ist 90 Jahre alt. Du wohnst nicht 5000 Kilometer entfernt, du wohnst 500 Kilometer. Ja. Da kann man auch ein paar Mal im Jahr hinfahren. Das kann man ganz sicher. Sie lebt ja nun bei meiner Schwester. Ja. Und ich werde in eine Situation, in eine Atmosphäre kommen, die alles andere als freundlich und harmonisch und nett sein wird. Egal. Da habe ich auch ein bisschen. Ja, egal. Du nimmst ja irgendein Hotel, damit du deiner Schwester da nicht zur Last fällst, dass die noch die Couch beziehen muss für dein Bett. Und besuchst die Mama. Vielleicht kannst du mit der Mama auch mal rausgehen, mal einen Kaffee trinken. Ich weiß das nicht. Kann sie nicht mehr. Das kann sie nicht mehr. Okay. Nein, so mobil ist sie leider nicht. Lass es doch erstmal drauf ankommen. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich kenne eure Verhältnisse nicht. Vielleicht ist deine Schwester auch ein bisschen sauer, dass du dich all die Jahre überhaupt nicht gekümmert hast. Kann ja auch sein. Ja, ich habe mich ja schon sehr viel gekümmert. Sie haben uns auch hier besucht. Ich kann es ja ruhig sagen, wir sind in München, die sind in Ludwigshafen. Warum soll ich das nicht sagen? Das ist wirklich nicht so furchtbar weit auseinander. Und wir haben immer ein sehr gutes, herzliches Verhältnis zueinander gehabt. Ja, aber auch zu meiner Schwester. Auch hier untereinander als Geschwister. Ja, umso besser. Immer ein Herz und eine Seele. Und nun ist dieser Bruch auf einmal da und mit dem kann ich da auch nicht so recht umgehen. Also, du hast sie doch nun mal jahrelang nicht besucht, deine Mutter. So, da wäre ich als deine Schwester, würde ich auch denken, was ist mit dem Kerl los? Wieso kommt der nicht mal unsere Mutter besuchen? Würde ich denken, wenn ich die Schwester... Das macht sie mir nicht zum Vorwurf. Nee, aber... Ich habe das Gefühl, dass sie ganz froh ist, dass aus welchen Gründen auch immer wir nicht aufkreuzen dort. Ne? Also, die Schwester ist völlig unwichtig, finde ich. Deine Mama ist wichtig. dass du deiner Mama Freude machst. So viel Freude wie irgend möglich. Und noch ein Satz zu dem Telefonieren. Wenn du mir sagst, alle zwei Wochen. Ja, auch ist, manchmal öfter. Das ist viel zu wenig. Also warum rufst du nicht jeden zweiten Tag mal an? Ja, weil eben auch da meine Schwester ein bisschen blockiert, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir sind schon so weit, dass wir gesagt haben, du, ich warte mal auf euren Anruf. Ich rufe von mir aus nicht an, weil ich das Gefühl habe, mein Anruf ist gar nicht willkommen. Obwohl meine Mutter sich immer sehr freut, aber meine Schwester immer so ein bisschen nochmal, merkwürdig. Es ist egal, was die Schwester denkt. Ja, aber meine Mutter ist wiederum von meiner Schwester und auch von deren Stimmung und so weiter abhängig. So, jetzt hörst du mal hin. Kein Missverhältnis zwischen Mutter und Tochter jetzt sehen. Okay, dennoch finde ich, dass es höchste Eisenbahn ist, dass du mal hinfährst. Vielleicht kann man im persönlichen Gespräch mit der Schwester ja auch ein bisschen was ausräumen, damit die letzten Jahre für deine Mama noch in Harmonie verlaufen mit den Kindern. Also ich habe so verstanden, dass es dich und deine Schwester gibt. Oder gibt es noch einen anderen Bruder? Noch einen Bruder, der ist in Schleswig-Holstein, der kümmert sich auch schon jahrelang, ich glaube schon 20 Jahre gar nicht um meine Mutter. Das hat sie schon fast abgehakt, aber ich hatte zu meiner Mutter und habe jetzt ja auch trotz des langen Nichtbesuchens noch immer ein sehr herzliches Verhältnis zu ihr. Am Telefon erzählen wir uns mal 2 Stunden, war alles möglich, reden wir über Gott und die Welt, was ihres Alters mitkommen kann. Ich würde sagen, Uwe, direkt nach dem Gespräch machst du mit deinem Freund, oder morgen früh, wenn ihr fit seid beide, macht ihr einen Plan, wann ihr hinfahrt. Ja, das haben wir auch. Und das ist ganz gut, dass du mich nochmal bestärkst in dieser Hinsicht. Unbedingt. Denn genau so ist eigentlich mein Gefühl. Unbedingt. Ohne Wenn und Aber. Ich muss einfach das überwinden, diese Missstimmung meiner Schwester oder dieses Negative, was von meiner Schwester auskommt, muss ich einfach überwinden und nicht ernst. Und nicht erst im... Und Prioritäten setzen, nämlich meine Mutter zu besuchen. Genau so. Und nicht erst Pfingsten und im Sommer, sondern jetzt bald, in 2 Wochen. Gut, dass du mir das auch nochmal sagst. Also ich bin ja eigentlich auch lange auf dem Standpunkt und ich muss es wirklich jetzt in die Tat umsetzen, denn ich habe schon ganz schlechtes Gewissen auch dafür. So. In kürzester Zeit bist du im Norden, okay? Nicht im Norden, in Ludwigshafen ist ja nicht Norden. In Ludwigshafen, genau. Ja, stimmt. Vielen Dank für deinen Tipp und alles Gute für deine Sendung, Jürgen. Uwe, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.22 Uhr. Im Moment, muss ich euch sagen, geht mir das ein bisschen auf die Nerven mit dem Pferdefleisch. Jetzt herrscht wieder ein wahnsinniger Aktionismus, auch von Seiten der Bundesregierung. Nächste Woche oder in 2 Wochen jagen sie eine andere Sau durchs Dorf und das ist dann schon wieder vergessen. Vielleicht sollten einfach viel mehr Leute von uns Vegetarier werden. Dann würden wir diese furchtbaren Sachen gar nicht mehr hören und uns gar nicht mehr damit beschäftigen müssen. Furchtbare Sachen eben auch, was wir an Skandalen bei der Massentierhaltung immer und immer wieder hören und immer wieder gerne vergessen, was wir da essen und mit wie viel Leid das für die Tiere verbunden ist, dass wir uns da die Fleischwurst reinhauen oder was auch immer. Claudia, 45, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Claudia. Was ist dein Thema? Ja, also mein Problem ist eigentlich, dass ich die Bilder des Todes meiner Mutter nicht vergessen kann. Wann ist denn deine Mutter gestorben? Vor 1,5 Jahren. Und was sind das für Bilder? Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben und im Hospiz gestorben. Mhm. Und was? Warst du dabei? Ich war dabei, ja, bis zur letzten Sekunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich sag mal so 3-4 Stunden, bevor sie wirklich gestorben ist, den Gedanken, ihr das Kissen übers Gesicht zu stülpen, um sie zu befreien. Mhm. Das heißt, sie ist nach deiner Meinung erstickt. Sie ist erstickt und man hat sie nicht gut medikamentös behandelt? Doch, das schon. Ich wollte sie einfach nur von ihrem Leid befreien. Mhm. Ja, mir sagen Ärzte immer, mir sagen Ärzte immer, auch Palliativmediziner, dass man auch bei Lungenkrebs nicht mehr ersticken muss bei entsprechender Medikamentenvergabe. Aber wenn man das hört und wenn man das sieht, dann, und als Kind, also als Tochter, das ist furchtbar. Das gar nicht. War sie bei Bewusstsein? Nein. Gott sei Dank. Sie hatte so viel Morphium, dass sie eigentlich nichts mehr mitgekriegt hat. Aber für mich, also ich, es war fast nicht ertragbar. Mein Sohn war zum Glück dabei, der gesagt hat, Mama, mach es nicht, du machst dich strafbar. Ach, so nah warst du davor? Bitte? So nah warst du davor? Ja. Um sie zu erlösen? Um sie zu erlösen, genau. Mhm. Es hörte sich so an, als würde sie ersticken und röcheln und immer wieder qualvoller. Genau. Mhm. Hatte sie die Augen geschlossen? Ja, die habe ich ihr zugemacht. Mhm. Also ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Und das dauerte so lange, so viele Stunden? Ich wurde morgens vom Hospiz angerufen, so circa um 8 Uhr, dass meine Mutter diesen Tag sterben wird. Mhm. Und ich war dann, ich habe mich gleich auf die Socken gemacht, war um 8:30, also eine halbe Stunde später da. Und gestorben ist sie im Endeffekt abends um 19 Uhr. Als sie dann endlich, kann man ja sagen, Gott sei Dank den letzten Atemzug gemacht hat, wie sah sie dann aus? Wie sah sie dann aus? Sie hat schwarze Flecken am Körper gekriegt. Ja, ich meine, hattest du das Gefühl, so von der Mimik her, dass die Mimik zeigte, ich habe es jetzt geschafft und ich bin entspannter? Nein, von der Mimik hat sich nichts verändert. Mhm. Das ist vielleicht mein eigenes Gefühl, was mir sagt, ich hätte ihr vielleicht einige Stunden ersparen können. Machst du dir in gewisser Weise Vorwürfe, dass du das nicht getan hast? Ja. Ich habe dann auch noch die letzten Stunden, also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind geschieden. Mhm. Meine Eltern, die hatten jahrelang keinen Kontakt, also ich sag jetzt mal 4-5 Jahre, keinen Kontakt mehr. Die waren sich aber trotzdem immer nahe, meine Eltern. Und ich habe, wo meine Mutter halt im Sterben lag, habe ich mein Vater nochmal angerufen und gesagt, bitte komm ins Hospiz und verabschiede dich von Mama. Mhm. Und er kam auch. Und das war eigentlich die letzte Situation, wo wir als Familie noch einmal richtig zusammen waren. Und da war sie noch klar? Nein. Nein, auch nicht mehr. Nein, auch nicht mehr. Sie war so voll Morphium, dass... Nein. Weißt du, Claudia, da sprichst du natürlich ein großes Thema an, mein Thema, nämlich die Frage der aktiven Sterbehilfe. Mhm. Und ich bin froh, dass du es nicht getan hast, weil du dich wirklich schlimm strafbar gemacht hättest. Weiß ich so nicht, weißt du? Weil sie ist ja sowieso erstickt. Ja, aber so ist die Gesetzeslage. Wenn man das hinterher rausbekommen hätte, wärst du moralisch... habe ich da einen Standpunkt, wenn ein Arzt ihr eine Spritze gegeben hätte oder ein Präparat, dass sie etwas schneller sterben kann, hätte ich das als einen Akt großer Menschlichkeit gesehen. So müssen die Menschen bis zum bitteren Ende sich quälen und röcheln und sich quälen und röcheln. Aber so ist nun mal die Gesetzeslage. Wenn man das zusieht und wenn man das anguckt, dann möchte man das einfach beenden. Ja, und ich kann dich völlig verstehen. Weil man auch weiß, es dauert ja nicht mehr lange. Ja. Ne, und dann möchte man die Zeit einfach verringern. Weißt du, das einzig Beruhigende und Tröstliche daran ist, dass du mir sagst, deine Mama war nicht mehr bei Bewusstsein. Es gibt solche Fälle ja auch, wo die Menschen bei Bewusstsein sind. Und das finde ich ganz schlimm, dass sie nicht zumindest sediert werden, dass sie das nicht merken. Hoffen wir mal inständig und von tiefem Herzen, dass deine Mutter davon überhaupt gar nichts in ihrem bewussten Empfinden mehr mitgekriegt hat. Dann sieht es für einen Angehörigen sehr schlimm aus. Aber sie hat es nicht mehr gespürt. Und darauf kommt, es kommt ja nur darauf an, was sie gespürt hat. Ja, weiß man das? Man weiß es nicht, du hast recht. Man weiß es nicht. Ich habe sehr schlechtes Gewissen, weil ich sie so, bis zum bitteren Ende habe leiden lassen. Hat sie denn mal irgendetwas früher gesagt, dass sie so nicht enden möchte? Ja, wir haben eine Patientenverfügung machen lassen. Was heißt machen lassen? Gemacht. Gemacht, ja, genau. Und ich weiß, dass sie eigentlich so nicht sterben wollte. Wer will schon so sterben? Ja, ja. Aber die Gesetzessituation ist nun mal so, wie sie ist. Du hättest die strafbar gemacht, wenn du es getan hättest. Ja, aber wäre mein Sohn nicht dabei gewesen, ich hätte es gemacht. Das wäre mir in dem Moment völlig egal gewesen. Ich wollte meiner Mutter helfen. Aber dann, dann wiederum weißt du auch nicht, was das für ein Gewaltakt für einen Sterbenden ist, wenn du ein Kissen auf den Kopf drückst. Das ich bin mir sicher, ich hätte sie eher befreit. So hat man das früher oft gemacht, in früheren Jahrhunderten, wenn die Menschen nicht sterben konnten. Ich bin emotional, Claudia, ich bin emotional völlig auf deiner Seite. Völlig. Und ich finde es skandalös, dass wir das nicht ordentlich auf gesetzlicher Basis regeln können in Deutschland, solche Fälle. Weißt du, das Problem dabei ist ja auch, ich bin ja auch zu den Pflegern gegangen und habe gesagt, Mensch, gib ihr noch ein bisschen Morphium, gib mehr. Mhm. Na, damit sie das schneller schafft. Und die haben gesagt, wir dürfen nicht. Ja, wir dürfen nicht. Ja. Ja, das ist absurd, ist das. Das ist völlig absurd, ist das. Ja, und da musste ich zusehen, wie sie im Grunde schwarz wird, schwarze Flecken auf ihren Körper kommen und. Versuch es von der Seite zu sehen, dass du erstmal bei ihr warst bis zum Ende. Ich glaube, ich habe da ein enges Verhältnis gehabt, davon gehe ich jetzt mal aus. Durch die Krankheit eigentlich erst wieder. Ja, gut. Aber dann ist das natürlich schon mal ein großer Trost, eine große Hilfe, wenn man als Todkranker, als Sterbender den engen Menschen an der Seite hat. Da hast du schon so viel getan, das ist gar nicht auszudrücken in Worten. Und dann wollen wir einfach hoffen war das mal, dass sie in einem komatösen Zustand war, dass sie das gar nicht mehr mitbekommen hat. Nur das kann man hoffen. Begleitet mich mein Leben lang. Ja. Also das werde ich mein Leben nie vergessen. Und ich habe keine Geschwister. Ich stand völlig alleine davor. Wow. Nein, das vergisst man auch nicht. Nee. Das sieht man und hört man. Diese Bilder sind eingebrannt in das Gedächtnis. Also wäre mein Sohn nicht da gewesen, ich hätte das Kissen benutzt. Sage ich ganz ehrlich. Hast du denn, was immer wichtig ist, finde ich, gerade bei so schweren Trauervorfällen oder wenn man so schlimme Sachen erlebt hat, hast du Menschen, mit denen du oft darüber reden kannst? Ja, eigentlich nicht so, weil es die Leute eigentlich schon nervt, weißt du? Ich verstehe, das alte Lied. Nach anderthalb Jahren muss das Leben ja mal weitergehen. Ja, genau. Wärst du vielleicht interessiert, in eine Trauergruppe zu gehen? Ja. Versuch es doch mal. Weißt du, dazu kommt ja auch noch ein anderes Problem. Weil meine Mutter hat sich zu ihrem Tode gewünscht, dass sie ihren Körper der Forschung spendet. Das heißt, du kannst dich gar nicht... Es gab keine Beerdigung. Es gab keine wirkliche Beerdigung. Aber umso schlimmer für dich, dass du nicht abschließen kannst, dass du nicht... Ja, ich weiß, meine Mutter hat es gut gemeint. Ne? Weil meine Mutter immer gesagt hat, durch meinen Körper können Ärzte lernen und sich weiterentwickeln. Das verstärkt eigentlich meinen Eindruck noch, dass das eigentlich eine sehr gute Sache für dich wäre, seine Trauergruppe. Weil da ist ja noch eine Baustelle, dass keine Trauerfeier da war, keine Beerdigung da war und so weiter. Genau. Claudia, wir rufen dich jetzt mal zurück und gucken mal, was wir dir in deiner Umgebung, deiner Stadt, deinem Ort anbieten können, was wir da an Adressen haben. Ja, danke schön. Die Anna, meine Psychologin, ruft dich an. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst, einigermaßen das zu verarbeiten. Vergessen wirst du es nie, aber dass du es einigermaßen verarbeitest. Ich bin emotional ganz auf deiner Seite. Dankeschön. Emotional ganz auf deiner Seite, wirklich. Dankeschön. Wir melden uns und du legst bitte auf, Claudia. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss, Claudia. Tschüss. So, meine Lieben, übermorgen ist Themennacht. Wie gesagt, morgen ist diese Sendung nicht live, sodass ich euch nur heute auf die Themennacht übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, aufmerksam machen kann. Unser Thema übermorgen heißt Polizei. Ja, Polizei. Und ich möchte einerseits mit Leuten sprechen, die sehr gute und sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Also hat euch vielleicht schon mal ein Polizist das Leben gerettet, euch sehr Gutes getan, oder hat euch ein Polizist vielleicht zusammengeschlagen, euch etwas sehr Schlechtes getan. Und auf der anderen Seite möchte ich sehr gerne auch mit Polizisten reden. Die haben ja nun auch keinen einfachen Job oftmals. Wie ist eure Erfahrung mit uns Bürgern? Welche Erfahrungen habt ihr mit uns gemacht? Welche Erfahrungen macht ihr auf der Straße mit Mitbürgern und Bürgerinnen? Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich gerne am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung. Unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Polizei. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit dem Mario. Und Mario ist 39. Hallo Mario. Ja. Guten Morgen. Hallo Mario, guten Morgen. Ja, ich rufe zum letzten Thema an. Das war ja, ich habe keinen Sex. Genau, vorige Woche, das hatten wir. Ja, genau. Ich habe nie Sex oder ich habe keinen Sex. Ja, genau. Ist das bei dir so? Ja. Warum? Ja, weil ich dazu nicht komme, weil ich zu tun habe mit meinen Krankheiten. Ach so, welche Krankheiten hast du? Ja, ich habe den Asperger-Autist. Mhm. ADSler. Ein Asperger-Autist. Erklär's mal den Leuten, die nicht ganz so medizinisch bewandert sind. Was ist das? Ja, das ist, die kommen eben mit sozialen Kontakten. Das funktioniert irgendwie nicht. Das sind Menschen? Kommen aber in anderen Bereichen sehr gut klar. Das war bei mir zum Beispiel mit Rechnen. Mhm. Das sind Menschen, die sehr in sich verkapselt sind, ja, genau, und sehr schlecht nach außen gehen können. Manchmal schweigen. Die können auch nicht in Augen gucken beim Gespräch und so. Die können, das funktioniert einfach nicht. Macht dir das jetzt eigentlich was aus, mit mir hier so ganz offen zu reden? Na, am Telefon geht. Das geht, aber wenn du mir gegenüber sitzen würdest, wäre das sehr schwierig für dich. Ja, ich habe ja auch schon Homöopathie gemacht. Also so ganz schlimm ist es nicht mehr, aber... Mhm. Also wenn jetzt ein einzelner Mensch wäre, ginge das wahrscheinlich noch. Aber jetzt mit mehreren ist auch schwierig. Also kann man das jetzt mal so ein bisschen laienhaft ausgedrückt sagen, das ist ein Mensch, der quasi im eigenen Ich-Gefängnis sitzt. Richtig, im Knast. Im Ich-Knast. Ja. Der kann zwar rausgucken, da gibt es Gitterstäbe, der kann in die Welt rausgucken, aber der nimmt nicht gerne... Er kann raus, aber irgendwie auch doch nicht. Genau, und nimmt nicht gerne Kontakt mit der Außenwelt auf. Was machst du beruflich? Ja, gelernt habe ich Landwirt, mhm, und Heizungsmonteur, aber das kann ich ja alles nicht machen. Aus gesundheitlichen Gründen. Warum nicht? Landwirt habe ich gelernt, auch nur, weil mein Vater da gearbeitet hat. Ja. Damit ich wenigstens eine Ansprechperson habe, da eine, die mir bekannt ist. Mhm. Und das war mir bekannt, die Landwirtschaft. Ich komme ja auch vom Bauernhof. Aber dann wäre doch eigentlich aber für diese wusste ich ja, dass ich die machen konnte, weil ich ja Allergien habe. Ach so, das kommt dann auch noch. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, mit deiner Grunderkrankung hat das nichts zu tun. Wegen deiner Grunderkrankung könntest du Landwirt sein. Da musst du ja nicht viel mit anderen Menschen unter Umständen reden. Ja, also das wäre eigentlich das Perfekteste, aber das kann ich ja nicht machen wegen die Allergie jetzt. Also es kommen jetzt noch Allergien dazu. Welche Erkrankung hast du noch? Ja. Ich meine, das reicht schon. Ich dachte, da wären noch andere. Naja, das hat eben die ganze Psyche kaputt gemacht. Mhm. Das heißt, du bist... Kann man das gar nicht so beschreiben jetzt. Du bist mit deinen 39 Jahren... Das ist ein Weg von 39 Jahren. Ja. Die ganze Kindheit war total kaputt dadurch. Du bist wahrscheinlich Frührentner jetzt. Nö, ich krieg Hartz IV. Du kriegst Hartz IV. Ja. Und, ich möchte kein Frührentner werden. Mhm. Ich versuche wieder Arbeit zu kriegen. Welche Arbeit würdest du denn gerne? Wenn ich jetzt Frührentner werde, dann bin ich abgeschrieben. Ne? Verstehe. Welche Arbeit würdest du denn gerne machen oder könntest du machen? Ja, das ist ja eben, das muss ich erstmal rausfinden. Das weißt du noch nicht. Vor 4 Wochen habe ich ja immer noch bei meinen Eltern gelebt, ja. Und wo wohnst du jetzt? Das ist ja das Problem dabei. Man muss sich ja erstmal trennen davon alles. Das ist ja das Problem. Das heißt, du, wie lange suchst du jetzt schon nach danach, was du arbeiten könntest eventuell? 20 Jahre. Wie viel? 20 Jahre. 20 Jahre. Und hast dich jetzt aus der Wohnung der Eltern verabschiedet und lebst alleine in einer Wohnung. Ja, das ist ja nebenan. Das ist ja so ein Bauernhof und das war ja immer aufgeteilt in alten Teil und wo die anderen dann eben drin gelebt haben mit Kindern und so alles. Mhm. Und ich lebe jetzt in alten Teil. Das sind 40 Quadratmeter hier. Aber quasi so auf dem Hof, auf dem Hofgelände. Okay. Das ist mir ja alles bekannt. Was machst Wenn ich du jetzt woanders hin müsste, das wäre schon ein bisschen schwierig. Ja. Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich habe mit Depressionen zu kämpfen. Ich stehe erst um 15 Uhr auf. Und dann ist die Nacht eben mein Tag. Ne? Ja, was machst du nachts immer? Auf Fernsehen gucken, am Computer. Und gehst dann um 6 schlafen oder so? Richtig, 5-6. Aber das mache ich auch nicht mehr lange mit. Weil das zu belastend ist. Ja, das ist das. So also, alles. Das macht einen noch depressiver, wenn man nur richtig. Nachts liegt. Wenn man ja gar kein Tageslicht mehr hat. Ja, das kenne ich auch ein bisschen, wenn ich im Winter nachts liest. Ja, so, Thema Sex. Mit 39 Jahren hattest du noch nie Sex? Nein. Hast du Sehnsucht danach? Ja, sicher. Wie bist du all die Jahre, du warst ein junger Kerl, bist jetzt immer noch recht jung, wie bist du mit deiner Sehnsucht nach Sex umgegangen? Was hast du gemacht? Gute Frage. Damit muss man fertig werden. Also, ich hab's ja versucht immer, aber das ging irgendwie alles nicht. Also außer Onanie ist dann nie irgendwas anderes möglich. Hast du mal einen Versuch gemacht, eine Frau kennenzulernen? Versuch ja, aber das geht nicht. Wie soll das gehen? Wo hast du den Versuch unternommen? Wo war denn das? Ich habe sogar schon versucht, in den Puff zu gehen. Oh. Das war schon... Das war schon ein großer Schritt. Das war ein Riesenschritt, ja, aber genau, schnell wieder raus. Wenn man da nochmal dran zurückdenkt, Wie weit bist du reingegangen? Ja, bis zur Theke, da habe ich ein Bier getrunken, ein paar Salzstangen und sind schnell wieder weg. Das geht nicht. Das ist ja wahrscheinlich noch schwieriger für dich. So, du ist dies ja eine anerkannte klassische psychische Erkrankung, die du hast. Bist und warst du denn in guter ärztlicher Behandlung? Ja, das hat ja keiner so richtig rausgefunden. Damals aber mittlerweile? Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Ich war ja 2007 war ich in der Psychiatrie. Ja. Durch den ganzen Kram. Weil ich ja nicht klar kam. So, denn das war Oktober war das. Mhm. Oktober bis Weihnachten. Mhm. Und dann war ich nochmal in der Tagesklinik. Mhm. Nochmal nach einem anderen Jahr denn. Hat's denn was gebracht? Bitte? Hat's denn was gebracht? Nein. Da war ich so das war nur eigentlich, damit ich mich nicht umbringe, ja. Ach so. So schlimm war das. Mhm. Und dann, Also du bist Autist und wegen der Autismuserkrankung bist du nie richtig behandelt worden. Nein. Das hat ja gar keiner gewusst. Ja, aber jetzt weiß man's. Seit wann weißt du es überhaupt? Seit 2009. Und wer hat das rausgekriegt? Das war meine Homöopathin. Ah ja. Aber spätestens danach hättest du sagen müssen, ich muss zu einem guten Psychiater oder Psychotherapeuten. Nee, das konnte ich nicht. Konntest du nicht. Aber das müsstest du jetzt machen. Jetzt müsste ich doch. Jetzt müsstest du es machen, Mario. Ja. Du bist ja, ich sage, erst 39. Das heißt, du hast jetzt noch eine Chance, wenn du jetzt in gute Behandlungshände kommst, hast du eine Chance aus dieser ganzen Geschichte rauszubrechen. Ja, man muss aber erstmal selber mit klarkommen. Ist mir klar. Und dann kann man sich ja erst öffnen. Ja. Zum anderen. Ist mir klar. Aber das ist ja erstmal schon schwierig alles. dass du es alleine nicht schaffst, weißt du ja jetzt. Das hast du ja dann bitter am eigenen Leib. Ich habe es ja versucht und genau. Das funktioniert ja alles. So, aber es besteht eine Chance. Das beweisen ja viele, viele Berichte von Leuten, die dieselbe Erkrankung haben wie du, dass die es auch geschafft haben mit entsprechend guter Behandlung. Das heißt, du hast die Chance, vielleicht in ein normales Leben zu kommen. Das muss dich doch eigentlich sehr locken und sehr, sehr antreiben, oder? Die Frage ist wie. Ja, das ist eine Frage. Dann werden wir dich jetzt gleich nochmal beraten, wo vielleicht die beste Klinik ist dafür und was man da macht. Aber da gibt es mittlerweile so viele Spezialisten, auch in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Hm. Wenn du so einen Wunsch auf einen Zettel schreiben dürftest, solltest, so einen Lebenswunsch, was würdest du aufschreiben? Ja, vieles. Sag mal ein paar Beispiele. Ja, eigentlich wollte ich ja den Hof hier weitermachen. Mhm. Frau, Kinder. Mhm. Ja. Wollte ich alles haben. Ja. Das ist noch nicht zu spät, Mario. Das ist noch nicht zu spät. Wir ja, aber jetzt, wie soll das alles gehen? Ja, da kann ich dir jetzt in drei Sätzen auch nicht sagen. Das kann ich ja nicht sagen. Da brauchen wir einen Haufen Geld für. Wie soll ich denn das alles machen? Langsam, langsam, langsam. Du hast eine schwere psychiatrische Erkrankung. Ja, sicher. Da wird es Wege und Mittel geben, dass du das nicht bezahlen musst, diese Behandlung. Du musst es nur zunächst mal wollen. Wir werden dich jetzt informieren, was du tun kannst und wohin du dich wenden solltest. Mehr können wir nicht machen. Mhm. Da musst du es in die Hand nehmen. Oder du musst deine Leute bitten, das für dich zu organisieren. Ich kann dir von meiner Seite auch nur sagen, mach es, versuch es zu machen. Das ist jetzt noch einmal... Letzte Chance. Ja, jetzt geht noch einmal kann die Tür. Ich bin schon zu alt dafür eigentlich. Nee, noch nicht. Noch geht das. Noch ja, geht aber das. Das ist schon die Grenze. Das ist die Grenze. Die Tür geht jetzt nochmal Spalt auf. Ja. Husch durch. Wenn die gerade dann, so noch. Ja, wenn die dann zu ist, dann ist sie zu. Danach. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Mario. Das ist der Wahnsinn alles. Ja, alles so. Ja, ja. Aber es gibt Hoffnung und das ist das Wichtigste. Hm. Du legst auf, meine nette Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an und informiert dich. Ja, wunderbar. Alles Gute, lieber Mario. Tschüss, ciao. Tschüss. Und schon geht es weiter um 1.47 Uhr. Ich sage euch nochmal unser Thema. Das muss ich jetzt heute ein bisschen öfter machen, weil ich es hier morgen ja nicht sagen kann. Das Thema ist Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich möchte gerne mit euch über das große Thema Polizei sprechen. Die Polizei wird oft kritisiert, oftmals auch zu Recht. Die Polizei wird auch oft sehr respektiert, weil sie Leben rettet und uns aus schwierigen Situationen heraushilft. Welche Erfahrungen habt ihr mit Polizisten und mit Polizei gemacht? Habt ihr gute Erfahrungen, habt ihr schlechte Erfahrungen? Und Frage an die Leute von der Polizei, ich würde gerne mit Polizisten hier auch reden, wie ihr euren Job seht. Wie schwer ist der Job? Ist er vielleicht schwieriger geworden in den letzten Jahren? Und unter welchem Druck steht ihr? Und wie geht ihr auch mit den Anfeindungen um, die euch auch entgegenschlagen? Wie erlebt ihr die Bürger? Wie treten die Bürger euch gegenüber? Also das große Thema Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bitte anmelden unter domian@wdr.de. Hier ist Rosa. Rosa ist 56. Guten Morgen, Rosa. Hallo Rosa. Hallo? Ja, hallo Rosa. Hallo Domian. Rosa, schön, dass du da bist. Ja. Ich habe nochmal ein Thema zu diesem, also zur letzten Woche da, als es mit diesen Phobien war. Und ich hatte eine ziemlich eigenartige Phobie. Ich bin tatsächlich, also ja, Angst wäre vielleicht übertrieben, aber ich kann überhaupt kein Wasser ab. Och. Wasser ist für mich ein wäschst du dich Thema, nie? Das ist, gehört zum Leben, okay, aber das ist nicht meins. Ne? Wie ist es, gleich die erste Frage, wie ist es mit dem Waschen? Wäschst du dich nicht gerne? Nee, also ich doch, aber sehr partiell. Also ich wasche mich, ne, und zwar auch ordentlich und ich stinke auch nicht und meine Freunde können mir das auch alle bestätigen. Nur mittlerweile wird es auch schon so, ja, du und Wasser, ne? Mhm. So. Also ich merke auch, ich rede da auch nicht viel drüber, ne? Weil solange ich ordentlich gekleidet bin und ordentlich aussehe und gut rieche, ist das ja auch alles kein Thema. Ne? Trinkst du auch nicht gerne Wasser? Nee. Auch nicht? Also ich muss mich da auch immer zu zwingen, ich nehme immer diese Halb-Liter-Fläschchen, ne, und dann trinke ich vorher eine Tasse Brühe. Dann hat man so einen Durst, ne, dass man dann auch endlich Wasser trinken muss. Bezieht sich das nur auf pures Wasser oder auch Limonade? Magst du das auch? Also nee, ich trinke schon auch Mineralwasser. Also, ne? Nee, ich meine, die Aversion ist gegen Wasser, nicht gegen Cola oder Limo oder sowas. Nee. Das nicht, also pures Wasser. Ist das ein Ekel vor Wasser? Gute Frage. Nächste Frage. Das kann ich nicht wirklich beantworten. Also ich weiß nur, dass es sich ausgesprochen unangenehm anfühlt, und zwar so, dass ich in meinem Leben hier so zu Hause möglichst das vermeide. Ich spüle also nur unter fließendem Wasser. Aber das geht, unter fließendem Wasser. Fließendes Wasser ist okay. Das geht. Aber ich kann auch in den Bach gehen oder in den Fluss gehen, aber ich kann nicht, ich könnte jetzt nie mehr in so einen See springen, das macht mich total kirre. Oder in eine Badewanne gehen. Nee, das geht gar nicht. Ich denke immer dran, mein Gott, da könntest du ja auch mal wieder dir jetzt so ein gemütliches Winterbad gönnen. Mhm. Kannst du denn unter der Dusche stehen? Nee. Auch nicht. Nee. Obwohl, das ist ja fließendes Wasser. Im Sommer, ja. Im Sommer geht's ja manchmal. Aber wie merkwürdig. Du spülst unter fließendem Wasser, das geht, aber unter fließendem Wasser duschen, das geht nicht. Nee. Weil der ganze Körper betroffen ist, oder warum? Das könnte sein. Ja, weil, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen kleinen Fluss reingehe oder in einen Bach oder irgendwie sowas, ne, da wäre ich ja so mit den Füßen drin. Mhm. Also das würde mir wahrscheinlich überhaupt nichts ausmachen. Ne? Das würde ich wahrscheinlich einfach nur so machen. Ne? Das habe ich auch. Ich bin ja auch vor einiger Zeit noch schwimmen gegangen, habe ich ja deiner Kollegin da schon eben erzählt. Ich bin zweimal die Woche 1000 Meter geschwommen. Ach, ne? Ja, das ist aber sonderbar. Im Schwimmbad. Das ist sonderbar. Und dann war aber ganz Wende. Aber Schwimmbad ist ja auch ein stehendes Gewässer. Das ging dann all die Jahre. Ja, gut, das war, glaube ich, mehr so die partnerschaftliche, na komm, machen wir mal zusammen. Ach so. Ja. Wie ist es denn, wenn du den Boden schrubben musst, putzen musst? Also ich habe hier eigentlich überall Teppichboden und da, wo ich dann schrubben muss oder so, nö. Da habe ich dann so einen Eimer und da ist so ein Ding, ne, mit so einem Mop drin, da unten drehen kann. Also ich brauche gar keinen Aufnehmer in die Hand nehmen und da jetzt irgendwie im Wasser rumtunken. Das geht dann schön so mit diesen entsprechenden Geräten. Wie ist es, wenn es regnet, kannst du dann, ist es unangenehm, wenn du ohne... Regen geht auch nicht. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz, ne, vom Auto rausspringe Richtung Haustür und das sind gerade nur ein paar Meter, dann geht das. Ne? Mhm. Aber alles andere, ich habe auch überall einen Schirm. Also es ist kein Ekel, es ist nur ein sehr unangenehmes Gefühl für dich, was du nicht näher beschreiben kannst. Ja, und ich kenne das eigentlich, das war früher schon so in Kindertagen und dann habe ich aber immer gedacht, nee, komm, das ist ja völlig anormal, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Da musst du durch. Ne? Mhm, und habe das dann auch immer und immer wieder überwunden und jetzt füttert alles wieder. Ne? Ach, du hast den Eindruck, je älter du wirst, wird es wieder stärker? Ja, So in der Mitte des Lebens, also jünger warst, so zwischen 20, sagen wir mal zwischen 20 und 50, war es nicht so schlimm und jetzt wird es wieder schlimmer. Ja. Ah. Und das macht mir eben halt, das macht mir halt Bedenken, ne? Mhm. Weil das sich mittlerweile auch so anfühlt, dass ich also wirklich eigentlich alles vermeide und versuche das auch zu übersehen, ne? Mhm. Ach, jetzt müsstest du mal ein Fenster putzen. Im Sommer ist das ja alles nicht so riesendramatisch, ne? Aber wenn ich jetzt im Winter mal so ein Fenster putzen muss, und mir würde dann das Wasser in den Ärmel laufen, ne? Dann kriege ich die Krise. Na gut, dann bekäme ich auch die Krise, aber das ist bei dir schlimmer. Ich kann es schon verstehen. Ja, aber ich glaube, da gibt es immer so Vermeidungsstrategien. Da nimmst du halt kein Wasser, sondern irgendwie so glasklar Sprühmittel oder sowas. Kann man auch. Nee, das geht ja nicht. Nein, das geht nicht. Okay. Nee, ich rauche auch und. Ach so. Nee, die muss man schon nass waschen. Okay, bin nicht so der Hausmann, ich hab nicht so Ahnung von. Ja, ich habe zum Glück auch Freunde, ne, die mir das schon mal gerne aus der Hand nehmen. Oder ich mache da ein Ritual draus, ne, dann gehe ich auch hin und putze da eben halt mal wirklich mal ganz bewusst, akribisch, eine ganze Stunde lang, ne, in allen Ecken und Ritzen von so einem Fenster und Ablauflöcher und so weiter. Das mache ich auch. Ich glaube, das ist bei diesen ganzen Phobien, das haben wir auch schon vor 2 Wochen hier besprochen, dass man kann es nicht ergründen, warum das so ist. Fast alle von uns haben irgendwie so einen kleinen Tick, einen kleinen oder etwas größeren Tick. Und man muss es, wenn es nicht ganz dramatisch ist, muss man es so hinnehmen und sich damit arrangieren. Anders geht's ja gar nicht. Also ich finde es zunehmend dramatisch. Ne? Und mich würde einfach mal interessieren, ob es noch andere Menschen gibt, ne, die vielleicht sowas kennen. Ne? Ganz viele gibt es davon. Aber vielleicht könnte ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir da vielleicht so ein bisschen Wegweiser gibt, wo du dich noch schlauer machen kannst. Wäre das ein Angebot? Wenn das so geht, ja, gerne. Sehr gerne, Rosa. Dann gerne. Bitte ich dich aufzulegen und wenn es noch irgendwelche anderen Menschen gibt, die ein Wasser... Aversionen haben, dann bin ich herzlich gerne im offenen Ohres, weil ich schaue immer deine Sendung und oder häufig jedenfalls und meistens würde mich interessieren. Okay, Rosa, du legst auf und wir melden uns nochmal. Ich danke. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Toll, dann. Und hier ist Heidi und Heidi ist 46. Guten Morgen. Hallo. Hallo Heidi. Über was reden wir beide noch? Wir reden ganz kurz noch irgendwie über den Pferdefleischskandal. Ah. Ja, den ich gerade angesprochen habe. Genau, ja. Deshalb, das ist mein Grund, weshalb ich anrufe. Ja, gerne. Also mich regt halt genauso auf, aber so, da bin ich ein bisschen ambivalent. Also einerseits ärgert es mich, dass man uns als Verbraucher nicht die Wahl lässt. Mhm. Andererseits dieser Hype um Igitt, wie ekliges Pferdefleisch, das ist sowas von dämlich, aus meiner Sicht. Ja, klar, natürlich. Ja, und ich sehe halt hier Wiesenhof-Skandal-Videos ohne Ende und auch von der ARD habe ich heute Abend nochmal mir einen Beitrag angeguckt und denke so, es passiert bei uns vor der eigenen Haustür. Natürlich, jeden Tag. Wir essen aber allesfalls fleißig weiter Hühnchen, weil es ist ja gesund und mager und es ist Zellophan verpackt Tiermordanstalten. Das muss man so sagen. Das muss man ganz radikal so ausdrücken. So, und bei mir ist dann irgendwann im Laufe, also durch Freundeskreis, Ex-Beziehung und Hund und so, bin ich halt zur Jagd gekommen und ich bin seit einem Jahr Jäger. Ach. Das ist ja ganz cool. Ja gut, es gibt also diese Reaktion ist, oh Gott, wie kannst du nur? Mhm. Weil aufgrund meines Jobs irgendwie ist es ja auch nochmal so, ne, ich sag immer, alles ist Hege, also ich bin Pflegefachkraft. Mhm. Im Hobby Jägerin. Genau. führt schon zu komischen Augenverdrehern irgendwie zwischendurch. Warum bist du Jägerin? Ich bin unglaublich gerne Fleisch- und Wurstesserin, stehe ich zu. Mhm. Ich bin an einen Hund gekommen aus dem Tierschutz und bin erst mit ihm klargekommen, als ich ihn kontrolliert am Wild lassen konnte. Also du isst gerne Fleisch und Wurst und sagst damit in einem Atemzug, wenn ich es selbst erjage, weiß ich, dass das sauberes, ordentliches Fleisch ist, dass die Tiere nicht gelitten haben, dass die ein schönes Leben hatten im Wald und dann mit einem Schuss war es da. Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Und die Argumentation ist ja auch dann in unseren Filden hier, dass auch das Wild geschossen werden muss, weil es sonst ein Überhang gibt sagen die Jäger ja immer. Ja, das sagen nicht nur die Jäger, es sagen die Behörden. Okay. So. Stimmt das auch? Ja. Ja, also ohne Jäger, was wäre ohne Jäger in unseren Wäldern? Sähe es überall in Deutschland so aus wie zurzeit in Bonn, wo also die Sauen halt Friedhöfe umgraben und ne? Ja. So. Nochmal auf das Pferdefleisch zu kommen. Ich glaube, der schlimme Skandal daran ist, dass man belogen und betrogen wird, dass die da was anderes draufschreiben, als es denn ist. Und dass es keine Transparenz gibt. Das heißt, niemand weiß genau, woher diese Pferde aus irgendeiner hinteren Ecke in Rumänien kommen. Mhm. Teilweise verseucht mit Medikamenten und dann hier irgendwie über tausende von Kilometern transportiert werden oder wird das Fleisch. Aber das ist doch das Ding generell. Diese Transportwege überhaupt irgendwie in Kauf genommen werden, damit ich ein Hähnchen bekomme oder ein Stück Schweinefleisch bekomme für 1,99 das Kilo. Ja. Ja, erklär mir doch bitte mal, wie das funktionieren soll, dass ich also einen Küken aufziehe bis zur Schlachtreife und kann es dann noch mit Gewinn verkaufen für 2,29. Ich finde, man müsste noch viel, viel mehr und kontinuierlich und penetrant im Fernsehen Dokumentationen zeigen, ja, über Massentierhaltung. Darum rufe ich heute auch hier an. Ja, sehr gut. Na, das ist so mein Ding irgendwie, weil es kann einfach nicht artgerecht sein. Mhm. Das Ding ist einfach irgendwie, dass aber auch viele Leute dazu gezwungen werden. Also ich bin ja auch über Jahre alleinerziehend. Heidi, weißt du was? Ich muss dich unterbrechen. Ich habe finanzielle Probleme gehabt. Die Sendung ist vorbei. Ich muss dich unterbrechen. Die Sendung ist vorbei. Alles Liebe, alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss. In der Technik, Alina Marquis. Übermorgen heißt unser Thema Polizei. Bis dahin. Tschüss.